alle dumme Kinder singen immer wieder, singen das schöne Lied. Singen von der Liebe immer, immer wieder, singen das schöne Lied. Heute lass uns tanzen, heute lass uns singen, heute wollen wir glücklich sein. Alle schönen Mädchen dieser weiten Erde laden uns dazu ein. Ringe, Ringe, Rosen, schöne Aprikosen, Weichen und vergiss mein Mich. Wunderschöne Blumen blühen immer wieder, blühen für dich und mich. Oh la la. Let us sing to happy guys.